SWR 2 Hörspiel. Königliche Hoheit nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Mann. Zweiter Teil. Es wird die allerhöchste Zeit, dass endlich einmal ein Mädchen auftritt. Denn bisher, Gott sei es geklagt, haben wir ja nur eine Person weiblichen Geschlechts angenehmen Alters vorgestellt. Ja, jenes Fräulein Hulda Unschlitt, das Töchterchen des vermögenden Seifensieders Unschlitt. Sie erinnern sich? Beim Bürgerball im Bürgergarten, die Prinz Klaus Heinrich zum Tanze führte. Er sie oder sie ihn? Na, ein reizendes, aber doch etwas gar zu robustes Geschöpf. Ach, wozu sollen wir dieses etwas peinliche Vorkommnis wieder heraufbeschwören, wie die beiden Prinz und Tänzerin bei einem tollen Wirbel, dem sogenannten Chaos, zu Boden gepurzelt sind und wie schließlich gar Prinz Klaus Heinrich mit einem Bohlendeckel auf dem Kopf von seinem getreuen Mentor Dr. Überbein zur Ordnung gerufen werden musste. Nein, nein, nein, nein. Fräulein Hulda Unschlitt in Ehren, aber so ganz das Richtige für eine königliche Hoheit dürfte sie doch nicht gewesen sein. Bedenken Sie doch nur die schwerwiegenden Pflichten, die so ein hoher Herr hat. Hier mein Arbeitsprogramm für den heutigen Tag. Das Hofmarschallamt hat es mir auf einen kleinen Zettel geschrieben. Den trage ich unauffällig in der Tasche und sehe ab und zu einmal nach, was nun drankommt. Wie ein kleiner Junge mit dem Spickzettel bei den Examensarbeiten in der Schule. Erstens, um 8 Uhr Kurkonzert im Park. Nationalhymne wird intoniert werden. Huldvoll danken. Zweitens, 9 Uhr Grundsteinlegung des neuen Rathauses. 3 Schläge mit kleinem Hammer auf Grundstein. Sprüchlein murmeln, Hurras entgegennehmen. Drittens, 10 Uhr Empfang der Knappendelegation der staatlichen Silbergruben. Knappen sind Bergleute, man begrüßt sie mit Glück auf, nicht zu verwechseln mit Gutheil, dem bei Standschützen anzuwendenden Gruß. Aha. Viertens, Eröffnung der Ackerbauausstellung. Steht unter meinem Protektorat. So, was das wohl sein mag. Den Bürgermeister mit Ökonomierat ansprechen. Ökonomierat, Ökonomierat. 4 Fragen stellen. Wirtschaftliche Lage, Bevölkerungszunahme, Arbeitsmarkt. Was mag das nun wieder bedeuten? Lebensmittelpreise. Antwort auf letzteres ernst entgegennehmen. Fünftens, 12 Uhr Abnahme der Wachtparade vorm Schloss. Gottlob, da brauche ich nichts zu sprechen. Anlegung der Hand an den Hellenbrand genügt. Dr. Überbein! Hoher Beruf, Prinz. Wandeln auf der Menschheit Höhen, durch Anwesenheit beglücken, Glanz und Schimmer in den grauen Alltag der anderen bringen. Das ist hohe Mission, Prinz. Und mein eigener Alltag, Dr. Überbein? Bin ich überhaupt noch wer? Lebe ich überhaupt in irgendwelcher Form der Wirklichkeit? Ich wollte, ich hätte einmal einen echten, rechten, grauen Alltag. Nicht nur eine Reihe von lauter hochgespannten Augenblicken. Ein immerwährender Feier- und Ehrentag. Wer bin ich eigentlich? Sie sind das Volk. Oder vielmehr seine Verklärung. Sie sind der goldene Spiegel, in dem es sich selbst erblickt. Durch Sie wird das graue Leben zur Poesie. Durch Sie wird der Hunger leider zum schlichten Mann. Die Spelunke zur friedlichen Hütte. Schmutzige Gassenkinder werden durch Ihre Anwesenheit zu artigen kleinen Mädchen und Buben im Sonntagsstaat. Und der dumpfe Bürger in Bratenrock und Zylinderhut wird durch Sie seiner selber mit Rührung bewusst. Das sind Sie, Prinz Klaus Heinrich. Königliche Hoheit. Soll ich Ihnen sagen, was ich bin? Der Fimmelgottlieb bin ich. Himmel. Der Fimmelgottlieb? Woher wissen Sie von diesem armen Narren, dem Gespött unserer ganzen Stadt? Geld erstaunen Sie. Unerlaubte Beziehungen zum Volk im Alltagsrock? Unbesorgt. Der Kammerdiener, dem er mir zugeteilt hat, wenn er mich rasiert. Alle Friseure sind Plaudertaschen und ich lasse ihn plaudern. Der hat mir, huldvoll zur Mitteilsamkeit ermuntert, Folgendes über meinen Untertanen Fimmel Gottlieb mitgeteilt. Wundervoll seidenweiches Haar haben, Hoheit. Das frisiert sich wie nichts. Ja. Ja, und dein Wetter ist heute so schön, wie man sich's nur wünschen kann. Ja, ja, das Wetter. Belieben, Hoheit, den Kopf nach links zu drehen. Danke, gehorsamst. Und bei dem schönen Wetter denke ich mir, machst einen kleinen Spaziergang, gehst mal auf den Bahnhof, kommt doch immer mal einer an, oder fährt weg. Jetzt bitte den Kopf nach rechts, Hoheit. Danke, ergebens. Und wer steht natürlich auf dem Bahnhof? Der Fimmel, Gottlieb. Wundervolles seidenweiches Haar, legt sich wie nichts. Also, Hoheit werden bestimmt nie etwas von Fimmel Gottlieb gehört haben. Also, Fimmel Gottlieb ist ein kleiner Rentner mit einer Warzennase. Er ist nicht ganz bei Troste, aber harmlos, harmlos, nicht gemeingefährlich. Oh, die Polizei passt schon auf. Er ist überall dabei, wo was los ist. Ein paar Mal am Tage, um die Zeit, wo ein Zug abfahren soll, geht also mein Fimmel Gottlieb auf den Bahnhof, beklopft die Räder, inspiziert das Gepäck und macht sich wichtig. Und wenn dann der Bahnhofsvorstand das Zeichen zur Abfahrt gibt, da winkt doch Fimmel Gottlieb dem Lokomotivführer mit der Hand und der Zug geht ab. Und Fimmel Gottlieb bildet sich ein, dass der Zug auf sein Winken hin abgeht. So ein Narr. Oh, wundervoll sein weiches Haar. Aber ich kann über diesen Narren, diesen Fimmel Gottlieb, nicht lachen. Ich bin ja genauso. Ich winke huldvoll und der Zug geht ab. Und dass ich winke, ist nichts als ein Affentheater. Ich habe es satt, Dr. Überbein. Was sagen Sie nun, mein getreuer Mentor? Absolvieren Sie Ihr Tagesprogramm, Prinz. 8 Uhr Kurkonzert mit Nationalhymne, 9 Uhr Grundsteinlegung, 10 Uhr Bergwerksknappen mit Glück auf begrüßen, 11 Uhr Ackerbauausstellung eröffnen und um 12 Uhr Abnahme der Wachtparade vom Schloss. Vielleicht geschieht doch etwas, was nicht im Programm steht. Kühne Hoffnung! Was soll in Grimburg schon geschehen können? Rebellion, Aufstand, Bombenattentat? Gott bewahre, die Bevölkerung des Großherzogtums ist durchaus loyal der Obrigkeit ergeben. Haben sich etwa landesfremde aufrührerische Elemente eingeschlichen? Oh nein, die wenigen Landesfremden, die es gibt, sind Kurgäste, die frühmorgens in kleinen Schlückchen das heilkräftige Wässerchen der Dietlindenquelle trinken. Ein Brunnen, von dem auch die schärfste chemische Analyse nicht feststellen könnte, dass er irgendwie aufrührerisch wirke. Und gar erst zur Mittagsstunde, wenn die halbe Stadt und die halbe Garnison auf den Beinen ist, um das erhebende Schauspiel der Wachtablösung vor dem großherzoglichen Schloss teils zu genießen und teils zu inszenieren, jener Höhepunkt des Tages, der durch die hohe Anwesenheit des allgemein beliebten Erbprinzen Klaus Heinrich heute eine besondere Weihe erfahren wird. Mit klingendem Spiel naht sich jetzt die Wachtkompanie des Garde-Füsilier-Regiments, dessen erlauchter Chef eben Prinz Klaus Heinrich ist. An der Spitze die eigentliche Wachtmannschaft, deren Aufgabe es sein wird, die nächsten 24 Stunden das großherzogliche Schloss vorm Zutritt Unbefugter zu schützen. Eine schimmernde Wehr, so heißt das wohl, mit blinkenden, aber ungeladenen Waffen, in besonders bunten und ganz besonders unpraktischen Uniformen. Jetzt erstarrt die Truppe. Nicht eine Wimper regt sich. Wachkompanie! Marsch! Und nun beginnt eine höchst komplizierte Choreografie, ein militärisches Ballett, zu dessen korrekt straffer Ausübung es Wochen und Monate scharfen Exerzierens bedurft hat. Der Hauptharst der Truppe schwenkt, ähnlich wie bei einer Polonaise, in Halbkolonnen rechts und links ein und sperrt den großen Platz ab. Ehrfurchtsvoll weicht die Masse der Zuschauer zurück. Das Wachttrüppchen in der Mitte, regungslos wie aus Bronze gegossen, verharrt. Ach, komm, Ali! bis ein neuer, scharfer Kommandoruf es aus seiner Starre erlöst und nun rückt es hampelmännisch hart und zackig auf ein anderes, ebenfalls zu Bronze erstarrtes Trüppchen zu, das vor der Hauptwache regungslos seine Ablösung erwartet. Dies ist der Moment, wo Klaus Heinrich aus dem Tor der Hauptwache hervorzutreten und mit der Hand am Helmrand ein gefrorenes, huldvolles Lächeln auf den Lippen den weiteren Verlauf der Zeremonie gutzuheißen hat. Regungslos starrt auch der dichte Kranz der Zuschauer. Ergraute Männer im Bürgerkleid, mit dem Hut in der Hand, verfolgen gespannt dieses Kultspiel, das sie in ihrer Jugendzeit selber gelernt haben und das ihnen noch fest in den alten Knochen sitzt. Frauen, Junge und Alte mit Kopftüchern und städtischen Hüten blicken ergriffen auf diese Schaustellung, die das Volk sich selber gibt. Man hält den Atem an. Plötzlich? Nun, was ist denn das? Durch die dichte Reihe der regungslosen Zuschauer drängt sich eine junge Frau. Nein, aber wie? Sie drängt sich auch durch die geschlossene Postenkette? Ein grauer Unteroffizier sucht sie zurückzuhalten. Aber sie, dies junge Mädchen, wie sie schiebt ihn einfach beiseite. Was fällt dir denn ein? Ich habe Eile. Und jetzt läuft das junge Ding mit der größten Unbefangenheit mitten über den abgesperrten Platz. Als ob sie allein auf der Welt wäre. Als ob der Platz ihr gehöre. Jetzt geht sie 5 Schritte unter der Nase des zur Salzsäule erstarrten Klaus Heinrich vorbei. Tja, macht sie denn wenigstens einen Hofknicks? Keine Spur. Sie hat es offensichtlich wirklich eilig, das unverfrorene junge Ding. Dunkel von Haar, gar nicht landesüblich blond und rosig. Unter den Arm hat sie etwas geklemmt, das wie ein Kollegheft aussieht. Und so überschreitet sie mit festen, unbeirrten, gleichsam zornigen Schritten den ganzen Platz. Die Postenkette öffnet sich bereitwillig vor ihr, ohne Kommando, man denke. Die Zuschauer treten höflich zurück, offensichtlich gar nicht verärgert, eher belustigt. Und Prinz Klaus Heinrich? Klaus Heinrich, vollkommen gegen Etikette und militärischen Brauch, schaut ihr nach. Fassungslos zwar, aber doch mit einem echten Lächeln, dem Lächeln des Erstaunens. Und als ob dies ein Zeichen wäre, jetzt lächelt und lacht man auf den ganzen Platz. Himmel, die ganze Feierlichkeit der Parade ist zum Teufel gegangen. Na, zum Glück fällt die Musik ein und der Paradeplatz leert sich. Es wird wieder grauer Alltag. Wie immer. Lieber Dr. Überbein, was war das? Heraus mit der Sprache! Etwas, was nicht im Programm stand. Unerhörter Zwischenfall bei einer Wachtparade. Zivilperson weiblichen Geschlechts durchbricht Postenkette, weil sie Eile hat. Ihr Thron wackelt, Prinz. Sind Sie sehr gekränkt? Ach, Unsinn. Oh, pardon. Wollte sagen, ich bin allerhöchst belustigt. Doch Scherz beiseite. Wer ist das Mädchen? Sehr interessant. Lehrreiches Beispiel fürstlicher Abgeschlossenheit unter staubdichter Glasglocke. Wer das Mädchen ist? Nun, sagen wir doch einfach, das Mädchen aus der Fremde. Gedicht von Friedrich Schiller. Friedrich von Schiller, falls Hoheit Wert auf Adelsprädikate legen. Erinnern Sie sich? In einem Tal bei armen Hirten. Ich war doch nie sehr gut im Deutschunterricht, Dr. Überbein. Eben deshalb. Sie war nicht in dem Tal geboren, man wusste nicht, woher sie kam. Sind Sie nun im Bilde, Prinz? Sprechen Sie doch ernsthaft, Überbein. Wer ist sie? Wer ist dieses Mädchen aus der Fremde? Woher kommt sie? Was will sie hier in unserem Tal der armen Hirten? Obwohl als eurer königlichen Hoheit ergebener Untertan zur Auskunft verpflichtet, stelle ich dennoch anheim, sich bei kompetenten Instanzen erkundigen zu wollen. Fragen Sie doch das lebende Auskunftsbüro für solch mondäne Angelegenheiten, das Hoffräulein Jettchen von Isenschnippe. Die weiß doch alles. Fräulein von Isenschnippe? Die Plaudertasche? Die Hofplaudertasche, mit Verlaub zu sagen. Seien Sie gewiss, Sie werden von ihr alles erfahren, was Sie zu wissen wünschen. Und vielleicht sogar noch mehr. Na gut. Ich lasse Fräulein von Isenschnippe bitten. Königliche Hoheit, Ahnen Sie den Grund, warum ich Sie bitten ließ, Fräulein von Isenschnipp? Ich ahne ihn, königliche Hoheit. Ein ungewöhnlicher Vorfall. Man könnte sogar sagen, ein unerhörter, ein empörender Vorfall. Nun, vielleicht auch ein belustigender Vorfall. Die Heiterkeit schien allgemein. Gewiss, das schlichte Volk erlustiert sich gern. Immerhin. Aber auch mich hat es, wie nannten Sie das gleich, auch mich hat der Vorfall erlustiert. Es war einmal etwas ganz anderes. Etwas, was nicht im Programm stand. Und erst recht nicht im Exerzierreglement. Oh, es war schon schlimm. Ich gedenke, huldvoll darüber hinwegzusehen. Doch um zum Kern der Frage zu kommen, wer ist diese programmwidrige junge Dame? Sie heißt Imma, eine Tochter von Spöhlmann. Von Spöhlmann? Gotha? Aber nein, steht nicht im Adelskalender. Spöhlmann, Samuel Spöhlmann, der große Spöhlmann. Aha. Und worin ist der große Spöhlmann? Der reichste Mann der Welt, der Riesenspöhlmann, der ungeheure Samuel N. Spöhlmann aus Amerika, ein Leviathan, ein Vogelroch. So. Und was will der große Spöhlmann, der Leviathan und Vogelroch bei uns in Grimburg? Wasser trinken, königliche Hoheit. Wasser? Gibt es nicht genügend Wasser in Amerika? Das heilkräftige Wasser der Dietlindenquelle, unser berühmter Mineralbrunnen. Aha, das Heilwasser der Dietlindenquelle. Nun, bei allem Respekt vor diesem Brunnen, der den Namen meiner Schwester, der Prinzessin Dietlinde, trägt. Ja, wie in aller Welt ist er gerade auf unser Wasser verfallen? Oh, das Wasser ist doch gut mit all dem Lithium, oder wie es heißt. Wahrscheinlich hat es ihm sein Leibarzt empfohlen, der ihn ständig begleitet. Wieso? Der hat einen eigenen Leibarzt? Und eigene Dienerschaft. Richtige Lakaien in Livree. Und einen Haushofmeister. Einen Butler, wie das in englischen Kriminalromanen heißt. Und zwei amerikanische Sekretäre, die seine umfangreiche Korrespondenz erledigen. Und er hat sich einen herrlichen Landsitz gekauft und ihn geradezu fürstlich eingerichtet. So ein Mann ist Samuel N. Spöhlmann. Und dieser Mann trinkt unsere Dietlindenquelle. Jawohl, königliche Hoheit. Er ist leidend, ein Steinleiden, hörte ich. Und er schwört darauf, dass nur die Dietlindenquelle ihm gut tue. Und wenn ein Mann wie Samuel N. Spöhlmann, ein Dollar-Milliardär, sich etwas ein in den Milliardär? Fräulein von Isenschnippe. Sie werden sich in den Nullen geirrt haben. Verzeihung, königliche Hoheit. Milliardär. 9 Nullen. Ich habe sie ganz genau gezählt. Und wenn ein Mann wie Samuel N. Spöhlmann sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann führt er es durch und er findet unsere Dietlindenquelle die beste in der Welt. Und die Brunnendirektion ist selig. Welch eine Empfehlung, welche Reklame für unser heimisches Wasser. Der Versand soll um hunderte von Flaschen täglich zugenommen haben. Aus aller Welt werden Prospekte verlangt. Grimburg wird zu einem mondänen Kurort werden. Handel und Wandel wird aufblühen. Ein großer Mann, dieser Samuel N. Spöhlmann. Wenn auch natürlich nur ein bürgerlicher. Ja, und die programmwidrige junge Dame ist seine Tochter, seine einzige Tochter, Imma Spöhlmann. Miss Imma, wie das Volk sie nennt. Das Volk? Mein Volk? Kennt man sie so gut? Wie soll man Leute nicht kennen, die täglich so gegen eine halbe Million zu verzehren haben? Ja. Sie verstehen, Fräulein von Isenschnippe, dass die von Ihnen angedeuteten Tatsachen mich als Angehörigen des regierenden Hauses einigermaßen interessieren. Dürfte ich Sie bitten, mich aus dem reichen Schatze Ihrer speziellen Kenntnisse weiterhin zu informieren? Gern, Hoheit. Zunächst einmal, wie kommt man zu so viel Geld? Sprechen Sie bitte frei von der Leber weg, ich bin ganz Ohr. Mit innigstem Vergnügen, königliche Hoheit. Ja, dieser Samuel N. Spöhlmann, dieser Leviathan und Vogelroch, ist eigentlich nur der Erbe eines sich unaufhörlich vermehrenden Riesenvermögens. Sein Vater war ein völlig unbemittelter Auswanderer aus der hiesigen Gegend, der über See ging und Goldgräber wurde. Es ging ihm anfangs nicht besonders gut, bis er mit seinen letzten $5 jemandem, der gar keinen Dollar mehr hatte, ein Stückchen Land im Goldgräbergebiet abkaufte. Dann tat er den ersten Spatenstich und fand eine Handbreit unter der Erde einen Nugget, den zehntgrößten Nugget der Welt. Nugget? Nugget, ist das nicht eine Art Schokoladenfüllung? Nugget, königliche Hoheit. Nugget, nicht Nougat. Das ist ein Klumpen reinen Goldes. 500 Pfund war er wert. 500 Pfund? Augenblick mal. 5 Zentner. Nein, königliche Hoheit. Er wog nur 95 Unzen, das ist so eine Art Gewicht. Aber er war 500 Pfund Sterling englische Währung wert. In hiesigem Gelde etwa 100.000 Mark. Oh, 100.000 Mark? Ich verstehe. Damit kann man sich hierzulande zur Ruhe setzen. Spielmanns Vater setzte sich aber nicht zur Ruhe, sondern er zog in ein Land, wo Öl gefunden wurde. Sehr gut, Öl. Und er hatte wiederum Glück, denn die Ölquellen sprangen und dann mussten Eisenbahnen gebaut werden und da brauchte man Stahl dazu und Kohle musste gegraben werden. Und dann bildeten sich die großen Handelsgesellschaften, die man Truste nennt. Der Stahltrust und der Petroleumtrust, der Zuckertrust und der Kohlen- und Fleisch- und Tabaktrust. Und in allen diesen Trusts hatte sein Vater die Hand im Spiel und war Großaktionär oder Hauptkontrolleur. Was sagen Sie nun, königliche Hoheit? Ja, also ungefähr das, was man hierzulande eine gemischte Warenhandlung nennt, nicht wahr? Ja, gewiss, aber im Riesenausmaß. Nicht nur Millionen, nicht nur 6 Nullen, nein, Milliarden, 9 Nullen. Das hat Samuel N. Spielmann geerbt. Ja, aber wie macht der es, dieser glückliche Erbe, eine halbe Million, wie Sie sagten, täglich zu verzehren? Ist er nur Nachtigallzungensalat oder mästet er sich mit Kaviar? Im Gegenteil. Er isst nur trockene Biskuits und trinkt dünnen Tee dazu. Außerdem natürlich unsere Lindenquelle. Er ist doch leidend, steinleidend, hörte ich. Deswegen hatte ich auch seinen eigenen Leibarzt mitgebracht. Leibarzt, Lakaien, Haushofmeister, Fürstenzimmer im Hotel. Er ist doch kein König. Kein König von Geblüt, aber doch ein Eisenbahnkönig. So nennt man das drüben. Ja, also denn... Und dieser Eisenbahnkönig hat nun eine Tochter. Eben diese programmwidrige Dame. Ein ziemlich vorlautes Geschöpf, scheint mir. Zumindest recht fremdartig. Das Mädchen aus der Fremde, möchte ich sagen. Was macht denn die? Diese Emma Spöhlmann. Außer, dass sie maßlos reich ist und meine Wachtparaden stört. Ja, das ist nun ein sonderbares Wesen. Sie lässt sich nämlich genau wie ihr Vater, der Leviathan, nirgends sehen. Außer in der Universität. Sie studiert. Wie ein Mann. Und zwar Algebra und so scharfsinnige Dinge. Oh, schrecklich. Ja, solche Dinge, die in den Wolken schweben. Ganz dem gewöhnlichen Verständnis entrückt. Und sie hat eine Gesellschaftsdame. Eine Gräfin von Löwenjuhl. Löwenjuhl? Ursprünglich schwedischer Uradel. Noch von Gustav Vasa her. Genau so. Übrigens soll die Gräfin Löwenjuhl nicht ganz richtig im Kopf sein. Das macht aber bei so guten alten Familien nichts aus. Himmel, nun ist's aber bald genug. Ein Herr Samuel Spöhlmann ist Eisenbahnkönig, ein Fräulein Emma Spöhlmann hat eine Gräfin aus Uradel zur Gesellschafterin, er schwebt in Milliarden, sie schwebt in hoher Mathematik. Ja, was sind wir denn dann? Was sind wir denn? Nun, Prinz Klaus Heinrich, hinreichend informiert? Mehr als hinreichend. Leviathan und Vogel Roch, Eisenbahnkönig und Milliardär, hohe Mathematik und eine Gräfin Löwenjuhl als Gesellschafterin. Fürstlich eingerichteter Landsitz, womöglich Rennpferde und Luxusautos. Nein, ich finde diesen übertriebenen Reichtum einfach widerlich. Haben Sie ihn je gesehen, Klaus Heinrich? Wen? Meinen Kollegen aus Amerika? Den Herrn Eisenbahnkönig? Nein, ich dürfte seinem prunkvollen Auftreten nicht gewachsen sein. Trägt der Hermelin? Oder Zobel? Oder beides zusammen? Wie sieht er aus? Wie sein eigener Hausknecht. So etwas an missfarbenem Paletot haben Sie noch nicht gesehen. Und sein Schlapphut könnte von einem Landstreicher stammen. Jeder Eckensteher ist ein Bo gegen ihn. So? Und als Mittagsmahl nimmt er trockene Biskuits und dünnen Tee. Ja, was macht der Mann mit seinem vielen Geld? Nun, Verschiedenes. Zum Beispiel, er spielt Orgel. Wo? In der Kirche? Ach was. Er hat sich seine eigene Orgel mitgebracht. Eine Orgel mit elektrischem Antrieb. Da spielt er Bach und Haydn. Und außerdem sammelt er Gläser. Alte, kostbare Rubingläser, Bergkristall, seltene Schliffe, Brautbecher, alt und modern. Das ist sein Hobby. Kostet ihm ein Vermögen. Meinetwegen. Wenn jemand nicht weiß, was er sonst mit seinem Geld anfangen soll. Oh, das weiß er schon. So hat er zum Beispiel dem Dorotheen-Kinderspital 10.000 Mark gestiftet. Dem Dorotheen-Kinderspital? Mhm. Ja, will er sich hier beliebt machen? Ich bewahre. Unter der ausdrücklichen Bedingung, dass keiner etwas davon erfährt. Ich weiß es ganz unter der Hand von meinem Freund, dem Spitaldirektor Dr. Sammet. Aber bitte nicht weitersagen. Tja, was soll ich nun tun? Herrn Samuel Spöllmann den persönlichen Adel verleihen? Oder soll ich ihn durch unser Hofmarschallamt ersuchen lassen, er möge mich in seiner Residenz zwecks Danksagung huldvoll zu empfangen geruhen? Samuel Spöllmann wird auf beides keinen Wert legen. Seien Sie ehrlich, Klaus Heinrich. Bin ich's etwa nicht, Dr. Überwein? Seien Sie ehrlich, Klaus Heinrich. Wo wollen Sie hinaus, Doktor? Das Mädchen, diese Imma Spöllmann, nun, sie hat einen gewissen Eindruck auf Sie gemacht. Seien Sie ehrlich, Klaus Heinrich. Ja. Ach, was mir da gerade einfällt. Mein Freund, der Spitaldirektor Dr. Sammet, erwartet nämlich Fräulein Imma Spöllmann einen dieser Tage im Kinderspital. Sie möchte es gerne besichtigen. Na, er konnte ihr die Bitte natürlich nicht abschlagen. Natürlich nicht. Ach, und was mir da gerade noch einfällt. Sie, königliche Hoheit, könnten doch eigentlich einmal den Mann aufsuchen, dem Sie bis zu einem gewissen Grade das Leben verdanken. Dr. Sammet würde sich freuen. Er ist gewöhnlich im Dorotheen-Kinderspital anzutreffen. Wird das keine Enttäuschung werden? Für wen? Übrigens, Prinz, es ist wirklich ein wunderhübsches Gedicht von diesem Friedrich von Schiller mit dem Titel »Das Mädchen aus der Fremde«. Schon der Anfang, in einem Tal bei armen Hirten, und dann, sie war nicht in dem Tal geboren, man wusste nicht, woher sie kam. Und vor allem, beseligend war ihre Nähe, und alle Herzen wurden weit. Doch eine Würde, eine Höhe, entfernte die Vertraulichkeit. Würde und Höhe, das gibt es auch anderswo, königliche Hoheit. Habemus puellam, wir haben endlich das lang entbehrte Mädchen. Es war die allerhöchste Zeit. Zwar hat sie, das müssen wir zu unserer Schande gestehen, nur ganze 7 Worte gesprochen. Was fällt Ihnen ein? Ich habe Eile. 7. Aber das ist doch immerhin schon etwas. Sie ist sehr fremd, Dr. Überbein. Das sind Sie auch, Prinz Klaus Heinrich. Sie lebt in einer ganz anderen Welt, Überbein. Sie ist gelehrt. Algebra, hat man mir gesagt, hohe Mathematik, Zahlengebilde, jenseits aller Wirklichkeit. Dinge, die in den Wolken schweben, hoch über dem Volke. Und Sie, Prinz, wandeln auf der Menschheit Höhen. Das ist das Gleiche. Sie ist sehr reich, unermesslich, märchenhaft reich. Wir, die Großherzöge von und zu Grimburg mit dem Titel Königliche Hoheit, wir sind arme Schlucker gegen sie. Wir leben wirklich in einem Tal bei armen Hirten, wie es im Liede heißt. Was haben wir aufzuweisen? Die Tradition, Prinz. Adel und Gesittung. Ist das nicht ebenso märchenhaft wie unermesslicher Reichtum? Sie leben ja selbst im Märchen, Prinz. Was wäre die Welt ohne Märchen, ohne Dornröschen und der Prinz? Aber wundern Sie sich nicht, Prinz, wenn das Dornröschen sticht. Alle Rosen stechen und die wildesten am meisten. Gut geflüstert, Dr. Überbein. Und der Prinz hat Herzklopfen. Ein Mann, dessen Leben darin besteht, dauernd Schaustellungen, Paraden, Empfänge abzunehmen, immer mit einem huldvollen Lächeln auf den Lippen, immer der widerspruchslos bewunderte Mittelpunkt einer ehrfürchtigen Menge. Jawohl, seine königliche Hoheit haben Herzklopfen, wie ein Mittelschüler vorm ersten Tanzstundenball. Was soll ich dazu anlegen? Was trägt man bei einer solchen Gelegenheit bei einem Spitalbesuch, Dr. Überbein? Zivil oder Uniform? Das hängt ganz davon ab, in welcher Eigenschaft Sie zu imponieren gedenken, Hoheit. Soll ich mit kleinem Gefolge kommen oder genügt mein Flügeladjutant Herr von Braun-Bad Schellendorf? Das müssen Sie selbst entscheiden, Hoheit. Fräulein Imma Spöllmann jedenfalls kommt mit ihrer Gesellschafterin, der Gräfin von Löwenjul. Gräfin von Löwenjul? Ach, die nicht ganz richtig im Kopf ist. Schwedischer Uradel, nicht wahr? Sind Sie gewiss, dass Ihr Gesellschafter, Herr von Braun-Bad Schellendorf, ganz richtig im Kopfe ist? Grimburger Neuadel, nicht wahr? Raten Sie mir doch, Überbein. Irgendwie muss ich doch auftreten. Wozu, Prinz? Treten Sie doch einmal gar nicht auf. Seien Sie doch einmal einfach anwesend. Wird Ihnen das so schwer fallen? Schrecklich schwer. Nun, auf alle Fälle verlassen Sie sich auf das Taktgefühl von Dr. Sammet, dem Chefarzt. Ein Mann sozusagen von prähistorischem Adel, Samuel Sammet. Ja, also eines Morgens fuhr Prinz Klaus Heinrich in der schmucken Uniform des Gardefüsilierregiments, dessen nomineller Chef er war, in einer Hofkalesche zu dem Grimburger Kinderspital, dessen effektiver Chef ein gewisser Dr. Samuel Sammet war. In seiner Begleitung befand sich sein persönlicher Adjutant, ein Herr von Braunbart Schellendorf, ein ebenfalls gut aussehender Herr und sonst nichts als das. Ein paar Müßiggänger auf der Straße und etliche Gassenbuben begrüßten die großherzogliche Kalesche mit etlichen Hurras, auf die Prinz Klaus Heinrich mit der rechten Hand, die linke verkümmerte, hatte er wie üblich in die Hüfte gestützt, huldvoll antwortete. Nun, das waren ja keine aufregenden oder gar Herzklopfen verursachenden Dinge für einen empfangsgewohnten, leutseligen Landesfürsten. Und so überraschte es ihn auch ganz und gar nicht, den alten, in tätiger Sanftmut ergrauten Spitalleiter und Chefarzt Dr. Sammet schon am Eingangstor anzutreffen, im Frack und mit dem Albrechtsorden dritter Klasse angetan, umgeben von seinen Assistenzärzten und dem Chor der weiß gekleideten Schwestern. Offensichtlich empfangsbereit, obwohl sein hoher Besuch doch gar nicht angemeldet war. Ja, Neureiner, alte Bekanntschaft, lieber Herr Dr. Sammet. Sie waren dabei, als ich zur Welt kam. Erinnern Sie sich? Oh, gewiss, königliche Hoheit. Sie waren ein schwerer Fall, richtig, richtig. Ich hatte damals die Ehre. Mein unerwarteter Besuch überrascht Sie hoffentlich nicht gar zu sehr, Herr Dr. Sammet. Oh nein, ganz und gar nicht. Das heißt, also wie gesagt, ich bin sehr erfreut. Der Wahrheit die Ehre zu geben, erwarten wir zwar einen anderen Besuch, indes Oberschwester Bertha! Oberschwester Bertha, was ich sagen wollte, erwarten Sie doch bitte Fräulein Imma Spöhlmann und führen Sie sie einstweilen herum, bis ich... Also, wie gesagt, königliche Hoheit und Herr... Ach Herr, Gott, ja. Verzeihung, mein persönlicher Adjutant, Herr von Braunbart Schellendorf. Sehr erfreut, Herr von Braun, Braunbart Schellendorf. Danke, gleichfalls. Wieso gleichfalls? Ach so, ja, also ebenfalls, gleichfalls. Wenn ich nun königliche Hoheit bitten darf, mir zur Besichtigung des Kinderspitals folgen zu wollen... Dies hier ist der sogenannte Empfangsraum. Hier warten die Mütter mit ihren Kindern, bis sie zur Untersuchung kommen. So. Der Raum enthält natürlich nichts als ein paar Bänke und Stühle. Ja, ein paar Spielsachen für die Kleinen, falls sie ungeduldig werden. Sehr, sehr interessant. Nicht wahr, Herr von Braunbart-Schellendorf? Ja, tatsächlich, sehr, sehr interessant. Hier ist das Ordinationszimmer. Aha. Hier werden die ersten Tatbestände registriert. Zunächst natürlich die rein statistischen Feststellungen. Name und Vorname von Eltern und Kind, Geburtsdatum, Gewicht und Geschlecht und so weiter. Mhm, so, so. Hier wird also das Geschlecht des Kindes festgestellt. Ja, ja, sehr interessant. In der Tat, sehr interessant. Letztere Tatsache ist allerdings den meisten Eltern auch ohne ärztliche Expertise bekannt. Sehr gut, sehr gut. Die eigentliche ärztliche Untersuchung unserer kleinen Patienten findet hier statt. Hier finden Sie eine ganze Reihe ärztlicher Instrumente und Hilfsapparate zur Feststellung der Reaktionen und so weiter. Sehr interessant, nicht wahr, Herr von Braun-Bartschellendorf? In der Tat, Reaktionen, Instrumente, sehr interessant. Gestatten Sie mir eine Frage, lieber Herr Dr. Sammet. Wo heilen Sie eigentlich die Kinder? Die Heilung, soweit sie möglich ist und was in unseren Kräften steht, findet in den sogenannten Krankenseelen statt. Ach so. Bekomme ich die auch zu sehen? Gewiss. Es dürfte dies der interessanteste Teil von eurer königlichen Hoheit Besuch sein. Der interessanteste und vielleicht auch der deprimierendste. Wieso? Aha. Scheinbar kommt Besuch. Ach, richtig, ja. Sie sagten ja, dass welcher kommen würde, nicht wahr? Ja, wir erwarten Fräulein Immers Böhlmann. Ihr Vater hat unsere Anstalt in so großartiger Weise gefördert. Wir konnten die Vereinbarung nicht gut rückgängig machen. Aber das macht doch gar nichts aus, lieber Herr Doktor. Im Gegenteil. Ist doch sehr schön, wenn auch andere Leute sich um das Wohlergehen ihrer Anstalt kümmern. Ich habe gar nichts dagegen einzuwenden. Das freut mich. Fräulein Spöhlmann wird von Oberschwester Bertha herumgeführt werden. Es lässt sich vermeiden, sie zu treffen. Aber warum denn, lieber Doktor? Ich bin doch nicht menschenscheu oder gar weltfremd. Lassen wir es ruhig drauf ankommen. Und was ist das hier für ein interessanter Raum? Das ist die Milchküche. Ah, interessant. Was habt ihr gemacht? Hier werden die erforderlichen Milchmischungen vorbereitet und aufbewahrt. Also Vollmilch, Schleime und Buttermilch. Oh, Buttermilch. Buttermilch. Darf ich kosten? Wenn königliche Hoheit Geschmack darin finden, aber bitte. Hier ist eine Tasse. Dankeschön. Köstlich. Bei solcher Buttermilch, ja, da müssen die Kinder ja gedeihen. Bitte kosten Sie doch auch, Herr von Braun-Bartschellendorf. In der Tat, köstlich. Einfach köstlich, ja. Da müssen ja die Kinder gedeihen bei solcher Buttermilch. Das wird Fräulein Immers Böhlmann unter der Führung von Oberschwester Bertha sein. Gedenken, königliche Hoheit. Aber warum denn nicht? Ich kann ja auch in der Milchküche empfangen. In der Milchküche, Fräulein Böhlmann, wird die Milch für die Kinder zubereitet. Etwas Ähnliches ließ sich vermuten. Ja, ja, man sieht es gleich. Oh, königliche Hoheit, hätte ich geahnt. Schon recht, Oberschwester. Ich bin dem Zufall nicht abgeneigt. Wollen Sie, Dr. Sammet, mir die junge Dame vorstellen? Aber nein, ist ja völlig unnötig. Fräulein Immer Spöhlmann, wenn ich mich nicht irre. Oh, ich hörte schon viel von Ihnen, Fräulein Spöhlmann. Und ich viel von Ihnen, Prinz. So, ja, das ist ja sehr schön. Sie machen also auch dem Spital einen Besuch, gnädiges Fräulein? Es lässt sich nicht leugnen, dass manches für diese Annahme spricht. Ja, aber das ist doch... Wie meinten Sie, Herr von Braun-Bartschellendorf? Ach so, natürlich, ja. Ich muss Sie noch vorstellen. Herr von Braun-Bartschellendorf, mein persönlicher Adjutant. Freut mich. Und dies ist Gräfin von Löwenjuhl, meine persönliche Begleiterin. Freut mich. So. Weiterhin dürfte wohl niemand mehr vorzustellen sein. Man könnte nun eigentlich die Besichtigung des Spitals fortsetzen. Wie meinen Sie, Prinz? Wenn ich Sie dabei nicht störe, gnädiges Fräulein. Aber wieso denn, Prinz? Sie sind hier doch mehr zu Hause als ich, in diesem Dorotheenspital, dem Ihre Frau Mutter, die Großherzogin, den Namen gegeben hat. Aber das ist doch... Lieber Dr. Sammet, Oberschwester Bertha sprach mir von Ihren mikroskopischen Präparaten. Könnte ich die zu sehen bekommen? Mit Vergnügen, Fräulein Spöhlmann. Das heißt, insofern bei so schrecklichen Dingen von Vergnügen die Rede sein kann. Oberschwester Bertha? Herr Doktor. Bitte holen Sie doch mal das Mikroskop herüber und die Abstriche. Ja, sofort. Schlimme Fälle, Doktor? Schlimme Fälle. Und vor allem viele Fälle. Ungefähr 60% aller Patienten. Oberschwester, jetzt legen Sie doch bitte einen gefärbten Abstrich unter das Mikroskop. Ja. Interessiert Sie das, Prinz? Wollen Sie durch das Mikroskop sehen? Ja, gerne. Aber bitte nach Ihnen, gnädiges Fräulein. Warum, Prinz? Ich lasse Ihnen gern den Vortritt. Immerhin. Dann vielleicht Sie, Gräfin von Löwenjuhl. Verzeihen Sie, ich bin es nun einmal gewohnt, Damen den Vortritt zu lassen. Das zeugt von Ihrer guten Erziehung, Prinz. Aber meine Begleiterin Gräfin von Löwenjul ist momentan nicht anwesend. Wieso? Sie steht doch neben Ihnen, Fräulein Spillmann. Körperlich, ja. Aber sie ist momentan geistesabwesend. Das ist so eine Eigenschaft von ihr, die man ihr nicht übel nehmen darf. Im Gegenteil, es ist manchmal geradezu angenehm, jemanden bei sich zu haben, der nicht zu allem seinen Senf gibt. Momentan hat die Gräfin gerade ihre Schweigeperiode. Desto besser. Und nun sehen Sie in Herrgotts Namen durch das Mikroskop, Prinz. Ja, ja, gerne. Aha. Also... Sie müssen das kleine Rädchen rechts drehen, Prinz, bis Sie eine klare Einstellung haben. Ein Spiegelchen unten auch. Ah, ich sehe schon. Haben Sie es? Was sehen Sie? Ja, ich sehe lauter rosa und so blaue Flecken. Wie Wolken. Das hat nichts zu besagen. Das ist Fuchsin und Methylenblau. Und was sehen Sie sonst? Ach, hier kleine schwarze Pünktchen. Da eins und hier noch eins. Dachte ich's mir doch. Lassen Sie mich mal durchs Mikroskop sehen. Ja, bitteschön. TB? Das ist doch TB, Dr. Summit. Sehr richtig, Fräulein Spielmann. Tuberkeln. Offene Tuberkulose. Unsere häufigste Krankheit im Spital. 60%, sagten Sie, Doktor? Jawohl. 60% aller hier liegenden Kinder. Aber draußen ist es auch nicht viel besser. Ja, aber Herr Doktor, diese kleinen, unscheinbaren schwarzen Pünktchen unter dem Mikroskop, das ist Tuberkulose? Und 60%? Ja, das ist ja entsetzlich. Das kann man wohl sagen, Hoheit. Aber woher kommt denn das? Davon weiß ich ja gar nichts. Warum sagt man mir denn nichts davon? Das Sagen allein würde nicht viel nützen, Hoheit. Woher das kommt, die Tuberkulose? Tja, da gibt es viele Ursachen. Soziale Umstände, Milieuschäden, Wohnungselend. Vor allem natürlich mangelnde Ernährung. Zu wenig Milch vor allem. Gute, reine Vollmilch. Herr Dr. Summit, ich habe doch neulich erst diese landwirtschaftliche Ausstellung eröffnet. Sie steht sogar, glaube ich, unter meinem Protektorat. Da hat man mir unser primiertes Zuchtvieh gezeigt. Die besten Milchkühe der Welt. Bitte, Herr von Braunbart-Schellendorf, Sie haben mich doch begleitet. Bitte bestätigen Sie mir, was sagte man uns auf der landwirtschaftlichen Ausstellung? Kolossales Rindvieh. Kolossales Rindvieh. Auch ich habe die landwirtschaftliche Ausstellung besucht. Ohne Protektorat übrigens. Auch ich habe die wirklich ausgezeichneten Milchkühe bewundert. Leider wird die Milch dieser hervorragenden Kühe nicht von den Produzenten und ihren Kindern selber getrunken, sondern sie wird verkauft. Sie wird verkauft? Ja, aber warum denn? Tja, warum wohl? Wie wäre es, wenn wir weitergingen, Herr Dr. Summit? Vielleicht in Ihre chirurgische Abteilung? Ich gehe voran. Darf ich bitten, mir zu folgen? Na, Peter, wie geht's heute? Etwas besser? Danke. Gut geschlafen? Ja. Du bekommst Besuch? Ach, keine Angst vor den fremden Leuten. Das hier ist Prinz Klaus Heinrich. Oh. Wenn du wieder gesund bist, dann darfst du ihm die Hand geben. Bitte nicht zu nah, königliche Hoheit. Der Junge ist etwas verängstigt. Und das ist Fräulein Immers Böhmann. Ja, ja. Miss Immer. Gell, da lachst du, du Schlingel. Ich komme gleich zurück und dann wechsle ich dir den Verband. Bin bald fertig hier. Was fehlt dem Jungen? Später. Und du? Martin? Na, lass mal hören. Rasselt's immer noch an der kleinen Lunge? Keine Angst, es geht bald vorbei. Und dann darfst du dich lange, lange hier erholen. Nicht heim? Nein, nein, musst nicht gleich nach Hause zurück. Was hat der Junge? Später, bis wir draußen sind. Versuch ein bisschen zu schlafen. Ja? Ja. Sie wollten wissen, was den beiden Jungen fehlt. Tja, der eine hat eine doppelte Wunde am Oberarm. Sein Vater hat fehlgeschossen bei diesem Knaben. Bei sich, seiner Frau und den anderen drei Kindern schoss er nicht fehl. Warum? Warum hat er geschossen? Die Beantwortung dieser Frage übersteigt meine ärztliche Kompetenz. Ich bin Mediziner, aber nicht Sozialfürsorger. Das Fürsorgeamt wird Ihnen darüber Auskunft erteilen können. Oder auch nicht. Ja, und der zweite Junge, der Martin, den hat man gestern früh aus dem Fluss gefischt. Er hat noch Wasser in der Lunge. Deswegen schnauft er so. Übrigens ist es wenig wahrscheinlich, dass er so recht eigentlich ins Wasser gefallen ist. Mehrere Anzeichen sprechen dagegen. Das Kind war von zu Hause geflohen. Ja, mich geht hier nur die klinische Seite der Angelegenheit an. Aber darf denn so etwas vorkommen? Es dürfte nicht vorkommen. Aber es kommt vor. Warum weiß ich nichts von alledem? Sagen Sie mir, Herr von Braun-Bad-Schellendorf, warum weiß ich so gar nichts davon? Tja, ja, königliche Hoheit, das weiß ich auch nicht. Wirklich nicht. Keine Ahnung. Mein Volk, meine Leute, meine Untertanen, hurra überall, wo ich mich sehen lasse, lächelnde Münder, gebeugte Rücken. Ja, was ist das denn für eine Welt? Hand aufs Herz, Prinz. Wussten Sie das wirklich nicht? Ich schäme mich, es zu gestehen, Miss Immer. Ich wusste es wirklich nicht. Hand aufs Herz. Sonderbare Welt. Die Welt von euch Fürsten. Ich dachte immer nur, unsere Welt sei sonderbar. Die Welt von 9 Nullen aufwärts. Nun, ich sehe, dass Ihre Welt, Prinz, uns sowohl an Nullen wie an Sonderbarkeit schlägt. Ich weiß nicht, wie man das katalogisieren sollte. Mir scheint, Prinz, Sie leben wie Dornröschen hinter der Hecke. Wenn ich die Herrschaften jetzt um Entschuldigung bitten dürfte, die Stunde des Verbandwechsels naht unaufschiebbar. Vielleicht besichtigen Königliche Hoheit und Fräulein Immers Böhlmann noch den Spitalgarten. Für Dornröschen hinter der Hecke kann ich zwar nicht garantieren, aber ein paar verspätete, vergiss mal nicht, werden hier und da schon noch blühen. Oberschwester Bertha, das sterilisierte Verbandzeug bitte und beeilen Sie sich. Ja, Herr Doktor. Insofern mich meine gute Erziehung, ich meine die, die ich der Gräfin Löwenjuhl verdanken sollte, nicht trügt, müsste ich mich jetzt wohl oder übel ein wenig entschuldigen, Prinz. Ich sehe keinen Grund dazu, Miss Immer. Ich weiß, ich bin wieder einmal schrecklich vorlaut gewesen. Es ist mir nicht aufgefallen, Miss Immer. Sehen Sie, Prinz, jetzt sind Sie so wohlerzogen, wie ich es sein sollte. Offensichtlich ist er mir Hopfen und Malz verloren. Ich gebe mir immer die größte Mühe, nicht vorlaut zu sein. Aber es gelingt mir nicht. Eigentlich bin ich nämlich eher schüchtern. Das ist mir nun wiederum auch nicht aufgefallen. Ich finde Sie, und gerade Sie, ganz, ganz richtig so, wie Sie sind. Wieso? Warum gerade mich? Wohl, weil ich Tochter von Samuel Ernst Böhlmann bin. Aber nein, das hat doch nichts damit zu tun. Ihre Wohlerzogenheit, Prinz, sollte nicht in pure Höflichkeit ausarten. Sonst mache ich einen Hofknicks oder versuche einen zu machen, denn gelernt habe ich ihn nie und ersuche um huldvolle Beendigung des Gesprächs. Es muss schrecklich sein, ein Prinz von Geblüt zu sein. Ich gestehe Ihnen dies freimütig zu. Noch schrecklicher aber ist es, die Tochter eines Milliardärs zu sein. Sie, Prinz, sehen überall lächelnde Münder und gebeugte Rücken, ich auch. Wenn Sie ausfahren, versammeln sich die Leute auf der Straße und schreien Hurra. Können Sie es vor lauter Hurras noch aushalten, Prinz? Kaum. Und ich kann es vor lauter Hochs nicht mehr aushalten. Jetzt eben, bei meiner Vorfahrt vom Kinderspital. Hörten Sie es? Man musste es hören. Es klang lauter als bei mir. Das Huldigungsbedürfnis Ihres Volkes scheint unbegrenzt zu sein, Prinz. Der Unterschied ist nur der, dass Sie dazugehören, ich nicht. In Ihrem Falle huldigt das Volk sich selbst. Es spiegelt sich in Ihnen. Aber bei mir? Sie haben ein Refugium, Miss Immer. Eine Art Schutzhütte im Hochgebirge. Man sagt mir, Sie seien gelehrt. Hohe Mathematik, Algebra, unfassbare Zahlengebilde. Jenseits aller Wirklichkeit. Sie sind es eigentlich, die auf der Menschheit Höhen wandelt. Ich aber bin kaum über das kleine Einmaleins hinaus. Und kann Tuberkeln nicht von Hosenknöpfen unterscheiden. Sie irren sich, Prinz. Auch wenn Sie recht haben. Sie brauchen nicht gelehrt zu sein, um sich selbst zu beweisen, dass Sie da sind. Sie sind da. Als Verkörperung einer Idee. Als Tradition. Als ein Symbol von Adel und Gesittung. Mit einem Wort. Als Hoheit. Ist das nicht alles nur leerer Schein, Miss Emma? Vielleicht. Auf alle Fälle ist es ein hoher Schein. Damit dürfte wohl die mir von eurer königlichen Hoheit huldvoll gewährte Audienz beendet sein. Sehen wir uns wieder, Miss Emma? Unser bescheidenes Haus wird sich jederzeit unsäglich glücklich schätzen. Und um die Teestunde sind wir immer zu Hause. Sie dürfen sogar ohne männlichen Schutz, will sagen, ohne Ihren Herrn von Braunbart Schellendorf kommen. Für die erforderliche Geistesabwesenheit wird meine Gesellschafterin Gräfin von Löwenjuhl zu sorgen wissen. Ich werde kommen, Miss Emma. Ja, ich werde kommen. Na also, nun wird kein Mensch mehr sagen können, wir hätten kein Mädchen. Freilich ein recht sonderbares Ding, diese Emma Spülmann. Offensichtlich ein Wesen aus einer sehr fernen und sehr fremden Welt. Der Welt eines märchenhaften Reichtums zum Beispiel. Oder sollte am Ende diese maßlos reiche Emma Spülmann im tiefsten Herzensgrunde eigentlich maßlos schüchtern sein? Und ihr vorlautes und spitziges Verhalten nur eine Art von Schutzmaßnahme gegen die Umwelt? Ja, ja, so ähnlich und doch wieder ganz anders, wie es seiner königlichen Hoheit Prinz Klaus Heinrich ergeht? Zwei Welten. Eine alte, traditionsgebundene und eine neue, völlig unabhängige. Eine märchenhaft vornehme und eine märchenhaft reiche. Alter Adel und junges Gold. Nun, solche Zusammenstöße zwischen zwei Extremen sind ja immer ein sehr dankbares Thema. Und man darf Wunder was von ihnen erwarten. Ja, aber was ist letzten Endes bisher dabei herausgekommen? Die Erlaubnis, gelegentlich zur Teestunde im Vaterhause eines jungen Mädchens vorsprechen zu dürfen. Ein Teebesuch. Gegen 5 Uhr nachmittags, nehme ich an, der heute stattfinden soll. Nicht wahr, Prinz Klaus Heinrich? Übrigens, wie fühlen Sie sich in Ihrer neuen Rolle als Teebesuch und scheuer Verehrer? Ach, Sie haben gut spotten. Wie ich mich fühle? Genauso, wie Sie sagen. Scheu, befangen, verlegen. Sie? Ein Mann, der doch an Besuche, Empfänge und Audienzen gewöhnt ist. Gerade deshalb. Empfänge und Audienzen, die habe ich bisher in meinem Leben gewährt. Aber ich selber bin noch nie empfangen worden. Fassen Sie es so auf, Prinz. Wie soll ich es sonst auffassen? Bisher waren immer andere Leute verlegen, wenn sie mir entgegentreten sollten. Und ich habe ihnen mit ein paar freundlichen Worten aus der Verlegenheit geholfen. Jetzt bin ich verlegen. Wer wird mir aus der Verlegenheit helfen? Wäre das nicht eigentlich eine prächtige Gelegenheit für Sie, Prinz, zu beweisen, dass Sie sich selbst helfen können? Nur Mut, Prinz. Kleiden Sie sich um, königliche Hoheit, für Ihren Teebesuch im Hause Ihrer Angebeteten. Und seien Sie auf allerhand gefasst. Verzeihen Sie, liebe Hörer, dass ich so despektierlich mit Klaus Heinrich umspringe. Der liebe Junge wird nämlich noch ganz was anderes erleben. Und es ist nur gut, wenn ich ihn und auch Sie ein wenig auf das Kommende vorbereite. Ein erster Besuch bei fremden Leuten, in einem Hause, von dem man vorläufig nur die Tochter kennt, birgt ja immer die Möglichkeit gewisser Überraschungen in sich. Sollte das in dem prächtigen Landsitz eines Dollarmilliardärs anders sein? Nun, inzwischen hat sich Prinz Klaus Heinrich umgekleidet. Besonders sorgfältig, versteht sich. Die schmucke, reich verschnürte Uniform eines Obersten des Garde-Füsilier-Regiments hat er angelegt, mit dem silbernen Stern des Grimburger Hausordens auf der Brust. Na ja, wer sollte ihn sonst haben, wenn nicht er selber, seine königliche Hoheit Großherzog von und zu Grimburg? Und den reich ziselierten Säbel, eine Ehrengabe seines Leibregiments, hat er umgeschnallt. Auf den stützt er beim Fahren und beim Gehen seine linke Hand. Ja, die etwas verkümmerte Hand, von der man nicht spricht. Und so fährt er in untadeliger Haltung, aber mit leichtem Herzklopfen vor dem marmorweiß schimmernden Portal des Pöhlmannschen Besitzes vor, wo es seine erste Überraschung ist, dass sie nicht wie üblich eine hurrarufende Gruppe seiner Untertanen empfängt, sondern ein ernster, schweigsamer Herr in seinen Kniehosen, der Spöhlmannsche Butler und Haushofmeister, der ihm ohne jegliches Anzeichen innerer Erregung aus der Kalesche hilft und sich auf Klaus Heinrichs fragenden Blick hin nur zu den Worten entschließen kann. This way, please, sir. Immerhin geleitet der Butler den unversehens von einer königlichen Hoheit zu einem gewöhnlichen Sir degradierten Klaus Heinrich in einen weiten, mit Bilderteppichen umkleideten und Blumen geschmückten Vorraum, wo er eine kurze Verbeugung ausführt. Allerdings nicht zu Klaus Heinrich, sondern zu einer dort wartenden Dame und dabei murmelt: Visitor, Madam. The Prince, I suppose. Gottlob ist die angesprochene Dame zwar fremdartig, aber doch nicht fremdsprachig, so dass Prinz Klaus Heinrich endlich zu Worte kommen kann. Oh, Gräfin Löwenjuhl. Ich weiß nicht, ob Fräulein Spillmann Ihnen gesagt hat. Sie hatte die Güte, mich zu einem Teebesuch zu ermutigen. Ich hoffe, ich komme nicht ungelegen. Dies ist die Teestunde des Hauses, Königliche Hoheit. Sie ist für Besucher reserviert. Wie könnten Königliche Hoheit ungelegen kommen? Aber immerhin, ich komme mir wie ein Eindringling vor. Darf ich hoffen, dass Fräulein Spillmann... Miss Emma ist um diese Stunde gewöhnlich mit ihren Studien beschäftigt. Sie wird kommen, sobald sie mit ihrem Tagespensum fertig ist. Das wird nicht mehr lange währen. Mhm. Wollen Sie bis dahin mit meiner Gesellschaft Vorlieb nehmen? Mit Vergnügen, Gräfin. Es ist mir sogar sehr lieb, mich mit Ihnen zu unterhalten. Denn fremde Länder, fremde Sitten. Und... Sie haben viele Länder kennengelernt, Gräfin. Oh ja, Hoheit. Aber die Sitten und vor allem die Unsitten sind in allen Ländern gleich. Ich meine insbesondere die Unsittlichkeit. Oh, das tut mir leid. Ich will sagen, ich habe da zwar keine besonderen Erfahrungen. Ich bin kaum außer Landes gekommen. Sind Sie schon lange im Hause Spillmann, Gräfin? Ziemlich lange. Gegen 3 Jahre. Es war kurz nach der Wohltat, bald nachdem mir die Wohltat zuteil geworden war. Die Wohltat? Ja, die Wohltat. Etwas, was man nicht näher erklären kann. Ich hatte einen großen Prozess in Amerika, zu dem viele Generäle erscheinen mussten. Dinge kamen an den Tag, die kein Mensch je auszusprechen wagte. Sämtliche Kasernen habe ich putzen müssen, ohne dass es mir gelungen wäre, alle die liederlichen Weiber hinaus zu befördern. Sie versteckten sich in den Schränken, einige auch unter der Diele. Und so kommt es, dass sie fortfahren, mich nachts über Gebühr zu martern. Ich würde mich ungesäumt auf meine Schlösser in Burgund zurückziehen, wenn es nicht von oben hineinregnete. Das ist ja schrecklich. Es war schrecklich. Aber dann nahmen sich Spöllmanns meine an und boten mir Schutz in ihrem Hause. Allerdings setzen sich auch hier noch die Weiber nachts manchmal auf meine Brust und zwingen mich, ihren unanständigen Fratzen zuzusehen. Ja, kann man da denn gar nichts machen? Ich muss mein Inkognito wahren, Prinz. Und deswegen bitte ich Sie inständig, nennen Sie mich nicht Gräfin Löwenjuhl, nennen Sie mich einfach Frau Meier. Es ist dringend notwendig, um mich vor den Nachstellungen der lasterhaften Geschöpfe zu schützen. Nicht wahr, Sie gehen auf meine Bitte ein, Hoheit. nennen Sie es als Scherz, als Spielerei, die niemandem wehtut. Warum nicht? Aber selbstverständlich, Frau Meier. Einverstanden, Frau Meier. Oh, danke, danke. Oh, Prinz! Willkommen in unserer dürftigen Behausung. Verzeihen Sie, dass ich Sie habe warten lassen. Aber Sie hatten ja Gesellschaft, wie ich sehe. Gewiss, Fräulein Spillmann. Frau Meier hatte die Güte, mich zu unterhalten. Ich langweilte mich nicht. Aha! Die Gräfin hat sich Ihnen offenbart? Das ist ein großer Vertrauensbeweis. Bei jedem anderen hätte sie sich in ihre gewohnte Abwesenheit zurückgezogen. Darf ich Sie bitten, Prinz, Frau Meyers Geheimnis sorgfältig zu hüten? Ich erachte es als eine Ehrenpflicht, Miss Emma. Bravo, Prinz. Es scheint, dass man zu Ihnen sprechen kann wie zu einem vernünftigen Menschen. Das war nicht so ohne weiteres anzunehmen. Und nun werden Sie Tee haben wollen. Gedulden Sie sich einen Augenblick. Wir werden benachrichtigt, wenn es soweit ist. Hoffentlich beeinträchtigt Ihr geschätzter Besuch bei uns nicht Ihre schweren Regierungspflichten. Ich habe mich frei machen können, Miss Emma, und tat es mit Vergnügen. Oh, das Vergnügen kann natürlich nur auf unserer Seite sein. Es sind zwar schon mancherlei verantwortungsvolle Leute bei uns gewesen, Hochfinanzgesandte, Präsidenten und so weiter, aber eine königliche Hoheit noch nicht. Sie haben einen gewissen Seltenheitswert, Prinz. Ich kann mich dadurch nur geschmeichelt fühlen, Miss. Oh, das war nicht meine Absicht. Unser einer versteht so wenig von Fürstenpflichten und anderen dynastischen Obliegenheiten. Vielleicht stelle ich es mir deshalb so schrecklich schwer vor. Was taten Sie heute früh, Prinz? Heute früh? Donnerstag früh? Ach ja, richtig. Ich hielt Audienzen ab. Freiaudienz. Interessant. Freiaudienzen, was ist das? Ja, das Freiaudienzen, das ist so eine Einrichtung aus früheren Zeiten. Wenn meine Untertanen zum Beispiel... Untertanen? Ach, das ist wohl das, was man bei uns Angestellte nennt. Ja, so ähnlich. Allerdings, soviel ich weiß, Angestellte können, glaube ich, ihre Stellung kündigen. Untertanen dagegen nicht. Aha. Ungefähr so, wie es bei uns vor der Abschaffung der Sklaverei war. Ganz so ist es nun wiederum nicht. Dank dieser Freiaudienzen haben meine Untertanen das Recht, persönlich vor ihrem Fürsten zu erscheinen. Und das zu beweisen, was unser Nationaldichter Männerstolz vor Königsthronen nennt. Ach, ich verstehe. Das nennt man bei uns beim Chef reklamieren. Und was macht in Ihrem Falle der Fürst? Nun, er hört huldvoll. Ja, huldvoll nennt man das. Das Anliegen an und gibt es weiter. Wem? Dem Hofmarschallamt. Aha. Und wird die Angelegenheit dadurch rascher erledigt? Ja, eigentlich nicht. Das Hofmarschallamt gibt nämlich die Angelegenheit an die sowieso zuständigen Instanzen. Es ist eigentlich nur ein Umweg. Ich verstehe. Und noch eine letzte Frage. Warum kommen dann Ihre Untertanen zu Ihnen persönlich in die Freiaudienz? Noch quälen Sie mich nicht, Fräulein Emma. Ich weiß es doch selber nicht. Wahrscheinlich, weil der Glanz und der Schimmer, der mich in den Augen des Volkes umgibt, weil der Schein, der hohe Schein auf Sie, auf die Bittsteller zurückstrahlt. Fräulein Emma, das ist für Sie wahrscheinlich schwer zu verstehen. Oh, uns einer muss manches verstehen. Ich muss ja auch die arme Gräfin Löwenjul verstehen, die sich hinter dem Namen Frau Meier verstecken möchte. Aus Angst, aus unvorstellbarer Angst. Aber bitte, Prinz, verstehen auch Sie eines bei uns, bei Väterchen und mir, dass wir nämlich für hohen Schein, für Untertänigkeit kein Verständnis haben. Ich werde es verstehen, Emma. Aber etwas ganz anderes, Prinz. Sind Sie eigentlich schon einmal als Mensch behandelt worden? Nun, vielleicht ergibt sich einmal die Gelegenheit dazu. Jawohl, Väterchen, wir kommen. Darf ich bitten, Prinz? Wenn Sie sich vielleicht während des Teetrinkens Ihres Säbels entledigen könnten? Falls nicht Gründe, die sich meiner Einsicht entziehen, dagegen sprechen. Nein, es spricht natürlich nichts dagegen. Man kann ja schließlich auch ohne Säbel Tee trinken. Guten Tag, verehrungswürdiges Väterchen. Es dürfte dir nicht unbekannt sein, dass Prinz Klaus Heinrich heute mit uns den Tee nimmt. Nein, freut mich. How do you do, Sir? Hoffe, Sie fühlen sich wohl. Wie viel Löffel Tee hast du genommen, immer? 3. Für jeden einen. Niemand soll sagen, dass mein greises Väterchen zu kurz kommt. Ach was, ich bin nicht greis. Man sollte dir die Zunge stutzen, du kleine Schwätzerin. Gib mir lieber meinen Diätzwieback. Thank you. Nur was verschafft uns die Ehre Ihres Besuchs, Prinz? Eine liebenswürdige Erlaubnis von Fräulein Immer, die Sie mir anlässlich eines gemeinsamen Besuchs im Kinderspital gegeben haben. Ja, ich hörte davon. So eine ziemliche Schlamperei dort herrschen in Bezug auf das Forschungsmaterial. Zu wenig Mikroskope und so weiter. Warum greifen Sie da nicht ein, Prinz? Gehört doch zu Ihrem Geschäft. Ja, die Finanzen des Landes sind nicht die besten, Herr Spillmann. Aber dank Ihrer großzügigen Stiftung... Ach was, eine großzügige Stiftung. Ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Und es gibt verdammt viel heiße Steine hierzulande. Müssten mal selbst nach dem Rechten sehen. Das Auge des Herrn macht das Vieh fett. Haben Sie so viel zu tun, Prinz? Ja, mein Tag ist ziemlich ausgefüllt. Ich habe Pflichten bei Hofe, bei Zeremonien und bei Festen. Ah. Aber auch auf militärischem Gebiet habe ich zu repräsentieren. Bei Rekrutenvereidigungen und bei Fahnenwein. Tja, und anderen öffentlichen Feierlichkeiten. Also, Zeremonien, Feierlichkeiten. So für die Gaffer. Na, also dafür fehlt mir jedes Verständnis. Ich sage Ihnen, once for all, dass ich nichts halte von Ihrem Beruf. That's my standpoint, Sir. Findest du nicht selber, Väterchen, dass du recht schroff bist, so Prinz Klaus Heinrich? Wieso? Ich schroff? Oh, I'm sorry. Really sorry. Ich will gern zugestehen, dass es sehr anstrengend sein muss, immer das Wundertier zu machen. Geht mir ja selbst nicht besser. Ich will hoffen, Herr Spielmann, dass unsere Bevölkerung es an Rücksicht nicht fehlen lässt. Danke. Es geht. Die Leute sind wenigstens gutmütig hier. Es steht ihnen nicht gerade die Mordlust in den Augen geschrieben, wenn sie gaffen. Und wie mir meine Sekretäre mitteilen, gibt es mehr Bettelbriefe als Drohbriefe hierzulande. Das ist woanders anders. Herr Spillmann, ich hörte von Ihrer bemerkenswerten Sammlung. Kunstgläser und edle Vasen und Kelche, wenn ich nicht irre. Ah, wollen Sie sie besichtigen? Ja, bitte. Herzlich gern. Zeig sie gern Leuten, die für Erlesenes Sinn haben. Dürfte die lückenloseste Sammlung beider Welten sein. Von den Urzeiten der Menschheit bis zur modernsten Gegenwart. Es ist eine ganze Wissenschaft für sich allein. Kann mich gut aus da drin. Ja, das muss sehr schwer sein. Ach, was schwer. Alles ist schwer, wenn man es richtig betreiben will. Sogar Geld ausgeben ist schwer. Aber darum handelt es sich ja nicht. Wissen Sie, was mich an Kunstgläsern und Vasen und Kelchen fesselt? Das Erhaben Zwecklose daran, das fesselt mich. Die edle Form um ihrer selbst willen, nicht für irgendeinen Gebrauchszweck. All diese Gläser und Kelche sehen aus, als ob sie zu etwas zu gebrauchen seien. Aber niemals hat ein Mensch wirklich daraus getrunken. Und wenn er es tat, war er ein Barbar und zerbrach früher oder später das Glas. Jedes dieser Stücke vertritt in reinster Form tausend und abertausende ihm ähnlicher Gebrauchsgegenstände. Gute, haltbare, brauchbare Alltagsdinge. Das Stück aber, das ich hier habe, in Vitrinen und in staubdichten Schränken, ist einmalig und unantastbar und nicht für den praktischen Gebrauch. Verstehen Sie das, Herr? Oh ja, irgendwie verstehe ich das schon. Wer sollte es denn sonst verstehen, wenn nicht ein Prinz? Er ist doch selbst eine erhaben, zwecklose Gestalt. Wie meinst du? Ah ja, da habe ich noch gar nie dran gedacht. So etwas wie edles, altes Glas. Ein Stück für die Vitrine. Erhaben, zwecklos. Zigarette gefällig, Hoheit. Aber gern, Mr. Spillman. Ich bin allerdings kein großer Tabakkenner. Ich bin's. Kontrolliere genug Tabakplantagen und Trusts, um über dieses Gemüse Bescheid zu wissen. Rauche selbst gern. Das ist trotz gemessener ärztlicher Vorschrift die fünfte Zigarette, die du heute Nachmittag rauchst. Ich verhehle dir nicht, dass die zügellose Leidenschaft, mit der du dich diesem Laster überlässt, deinen grauen Haaren nicht wohl ansteht. Lass das. Du denkst immer, es sei erlaubt, im Scherz alles zu sagen. Ich verbitte mir deine Keckheit, du Schwätzerin. Aber Väterchen, ich meine es doch nur gut. Ach, was? Ist sie zu Ihnen auch immer so vorlaut, Prinz? Ich hatte bisher nur wenig Gelegenheit, Herr Spillman. Ja, werden ja wiederkommen. Scheinen ja soweit ein ganz erträglicher Mensch zu sein. So, jetzt muss ich mich kneten und massieren lassen. Goodbye, Prinz. Gut. Auf Wiedersehen, Mr. Spillman. Da haben wir es wieder, Prinz. Was, Fräulein Immer? Meinen angeborenen Charakterfehler. Vorlaut wie immer. Ich kann einfach den Mund nicht halten. Wer sollte Ihnen je den Mund verboten haben, Immer? Das ist's ja gerade, Prinz. Sprechen Sie es ruhig aus. Wer sollte in Anbetracht von so entsetzlich viel Geld, wie Väterchen hat, je gewagt haben, mir losen Dingen die Zunge zu stutzen? Mein Lehrer und Erzieher, ein gewisser Dr. Überbein, der hätte es gewagt. Ich weiß nichts von Ihrem Lehrer und Erzieher, Überbein oder wie er heißen mag. Bei uns jedenfalls wäre ein solcher Mann entweder Hals über Kopf davongelaufen oder er wäre vom Glanz der ungezählten Millionen in die Knie gesunken. Und was hätte ihn bei uns halten können, außer einem fürstlichen Honorar? Mein Lehrer Überbein dürfte bei uns kaum ein fürstliches Honorar bekommen haben. Ich glaube auch nicht, dass er mit ungewöhnlichen Ehrungen und Anerkennungen überschüttet worden sei. Vielleicht war sein einziger Ansporn und sein einziges Ziel, mich auf etwas vorzubereiten, was man einen hohen Beruf nennt. Hoheit als solche. Zwecklos wie ein edles Glas in einer Vitrine. Kommen Sie, Prinz. Ich will Ihnen das Haus zeigen. Ein über die Maßen prächtiges Haus. Aber ein Haus ohne Besucher. Wer soll sie besuchen? Andere Millionäre? Solche, die keine Gläser und Kelche sammeln? Nein. So ist es eben ein Landsitz mit zwei Bewohnern. Einem alten, kranken Mann und einem schnippischen jungen Ding. Und ein paar Dutzend Dienern und Lakaien. Sie vergessen Frau Meier, die Gräfin Löwenjuhl, die arme Närrin. Jetzt sind Sie vorlaut und voreilig, Prinz. Dürfte ich Hoheit ersuchen, ein wenig Mitleid und Nachsicht und Milde zu üben? Die Gräfin Löwenjuhl ist irre, weil ihr all das nicht erspart blieb, wovon wir, Sie und ich, so trefflich behütet wurden. Elend und Not, Verlassenheit und böse Krankheit. Sie hat die Wohltat nötig, aber nicht den Spott. Ich bin beschämt, Immer. Auch die Gräfin Löwenjuhl sprach von Wohltat. Worin besteht die Wohltat? Ahnen Sie das nicht, Prinz? Darin, dass sie bei uns so närrisch sein darf, wie sie will. Dass sie in das Irrsein schlüpfen darf. Dass sie über der Frau Meier die Gräfin Löwenjuhl vergessen darf. Ich bin nochmals beschämt, Immer. Sie sind grundgütig. Gütig im tiefsten Herzen. Dies ist unser Wintergarten. Aha. Sie finden die seltensten Gewächse der fünf Kontinente darin. Sie blühen zu ihrem eigenen Vergnügen. Nebenan ist der Festsaal. Die Marmorbüsten drin sind die einzigen Bewohner. Dort sind die Empfangsräume für eine Gesellschaft, die es nicht gibt. Und dies ist die Bibliothek. Mein Reich. Mein Arbeitszimmer. Wenn man das, was ich treibe, Arbeit nennen darf. Andere junge Mädchen beschäftigen sich mit Handarbeiten oder lernen kochen. Ich habe ein anderes Hobby. Ich weiß. Hohe Mathematik. Arithmetik. Sagen wir besser Algebra. Es ist mehr als bloßes Rechnen. Es ist eine Welt der Symbole. Eine Scheinwelt. Ich glaubte immer, die Welt der Zahlen sei eine höchst realistische Welt. Unser Finanzminister Graf Trümmerhauf jedenfalls spricht von Zahlen und Rechnungen immer als von höchst irdischen und handgreiflichen Dingen, die außerdem gewöhnlich noch höchst unerfreulich sind. Oh, darf ich einmal einen Blick hier in Ihr Kollegheft werfen? Aber gern, Prinz. Wenn Sie daraus klug werden? Oh, pardon. Ich weiß nicht, ob man einem Prinzen sagen darf, dass er erst klug werden soll. Wahrscheinlich muss ein Prinz von vornherein klug sein. Ich bin nicht klug, Fräulein Emma. Woher sollte ich es sein? Also dies ist Ihr Kollegheft. Griechische und lateinische Schriftzeichen, mit Zahlen in verschiedener Höhe verkoppelt, mit Kreuzen und mit Strichen versehen. Runde Klammern, eckige Klammern. Einzelne Buchstaben rechts oberhalb der umklammerten Gruppen. Geheimnisvolle Abkürzungen und Zeichen, liegende Schlangen und andere kabbalistische Male. Ein fantastischer Hokuspokus, ein Hexensabbat von Runen und Symbolen. Ich verstehe kein Wort davon. Das können Sie auch nicht, Klaus Heinrich. Das ist eine andere Welt als die Ihre. Eine andere Scheinwelt. Können Sie sie mir erklären, Emma? Können Sie mir die Ihre erklären, Klaus Heinrich? All diese Zahlengespinste sind doch jenseits aller Realität. Sie schweben doch sozusagen im luftleeren Raum. Und wo schweben Sie, Prinz? Wo ist Ihre Realität? Ist Ihre Welt weniger fantastisch und symbolisch? Jetzt tun Sie mir weh. Oh, das wollte ich nicht. Damit würde ich mir ja selber wehtun. Übrigens ist diese Welt der hohen Mathematik gar nicht so zwecklos. Im Gegenteil, sie kann sehr peinlich real werden. Was Sie hier sehen, ist nur der Bruchteil eines Bruchteils einer erhabenen Forschung oder, je nachdem, einer entsetzlichen Gefahr. Es ist nur ein winziger Schritt auf dem Wege zur Erkenntnis der innersten Zusammenhänge der kleinsten und feinsten Dinge der Welt, der Atome. Ja. Können solche Erkenntnisse nicht schließlich gottlos werden? Sie können gottlos werden. Dies aber zu verhindern, sollten Leute wie Sie da sein, Prinz. Fürsten, Herrscher, Staatenlenker. Wobei es ganz gleichgültig ist, ob Sie im Krönungsmantel oder im Laboratoriumskittel auftreten und ob Ihre Ahnenreihe mit Johann dem Bärbeißigen beginnt oder erst mit Ihnen selber. So sprach noch niemand zu mir. Ich warnte Sie vorher, Prinz. Unsere dynastischen Gefühle und unser Sinn für Untertänigkeit sind gering. Sind Sie sehr gekränkt? Nein, Emma. Ah. Väterchen spielt jetzt auf seiner Orgel. So. Und nun wollen wir den Bücherkram beiseite legen. Dieses Gespräch war nicht vorgesehen im Rahmen eines Teebesuchs. Wahrscheinlich erwarteten Sie ein munteres Geplauder. Es würde mir leid tun, Sie darin enttäuscht zu haben. Ich erwartete das Unerwartete immer. Ich bin ganz und gar nicht enttäuscht. Wird es unser letztes Gespräch sein? Es hängt ganz von eurer Hoheit huldvollem Ermessen ab, uns wieder in unseren leeren Prunkräumen zu besuchen. Dagegen erscheint mir ein Gegenbesuch meinerseits in den prunkvollen Räumen des großherzoglichen Schlosses unwahrscheinlich. Danke. Danke herzlichst. Tja, also dann möchte ich mich verabschieden. Wo ist denn mein... Ihr Waffenschmuck, Prinz? Ihr Säbel? Der Butler wird ihn in der Garderobe aufgehängt haben, nehme ich an. Warten Sie, ich hole ihn. Wozu brauchen Sie eigentlich das Ding? Ist eine alte Gewohnheit. Von Jugend an. Es gibt mir Halt. Ich bin gewohnt, meine linke Hand darauf zu stützen. Ich verstehe. Haben Sie das seit Ihrer Geburt? Ja. Von Geburt an. Sie ist verkümmert. Aber noch nie hat ein Mensch davon gesprochen. Noch nie hat jemand zu Ihnen gesprochen. Wie zu einem Menschen. Aber was tun Sie denn da immer? Ich küsse die Hand, Prinz. Die arme, verkümmerte Hand, von der noch nie jemand gesprochen hat. Immer. Liebe, kleine Schwester. kleine Schwester. Schwester? Liebe kleine Schwester? Sagen Sie Schwester der Einsamkeit. Damit mögen Sie recht haben. Prinz Klaus Heinrich. War das eine Liebesszene? Oder war es Mitleid? Mitleid von einem einsamen Stern zu einem Schwesterstern? Wird man das je deuten können? Königliche Hoheit, nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Mann. Zweiter Teil. Sie hörten als Erzähler Gerd Westphal, Prinz Klaus Heinrich, Jürgen Goslar, Dr. Raoul Überbein, Otto Collin, Fräulein von Isenschnibbe, Stefanie Wiesand, Friseur Heinz Reinke, Immer Spohlmann, Gisela Uhlen, Chefarzt Dr. Sammet, Helmut Wittig, Herr von Braunbart-Schellendorf, Waldemar Leitgeb, Oberschwester Bertha, Clara Wallbröhl, Samuel N. Spohlmann, Leopold Biberti, Gräfin Löwenjaul, Agnes Del Sarto, Butler, Friedrich von Bülow. Technische Realisierung, Friedrich Basan, Hörspielbearbeitung, Walter Franke Ruther, Musik, Karl Tschuka, Regie, Werner Hausmann. Produktion Südwestfunk mit der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft 1954.